Ding. Club Ding mit Florian. Und damit einen wunderschönen guten Abend. Hier ist das Club-Ding, die Sounds of the Underground für euch in the Mix. Dan O'Donnell, besser bekannt als D.O.D., britischer DJ und Plattenproduzent aus UK, ist heute bei uns eine Stunde lang in the Mix. Und wir starten rein mit Jengi und Belle Mercy. Man kennt's, man liebt's. Das Sample ist these days mal wieder wirklich in aller Munde. Die meisten werden es wahrscheinlich durch Kanye West's Song Mercy kennen. In diesem Track werden aber in fact auch 5 Samples verwendet, was ja absolut nichts Ungewöhnliches ist. Das Intro ist von einem Song, der sich Kuno Kuh nennt von Reggie Stepper. Ähnlich wie der Track Dust a Sound Boy. Danach gibt's für euch EDX, So Good, ist ein easy schönes Hausnummerchen, und Lufthaus mit Soul Seeker, der Track, auf dem Robbie Williams erstmals seine Vocals für Lufthaus gemacht hat. Jetzt in der Rework. Am Mikrofon ist der Florian. Okay. We'll be right back. unser Ding. Club Ding. We'll be right back. mit Lufthaus und Soulseeker im Bookershade Remix im Clubding. Jetzt für euch Hot Since 82, Like You. Das 20 Times Get Physical Album ist da, fresh am 9.12. aus der Presse gekommen, anlässlich des 20-jährigen Bestehens der Szene. Happy Birthday to You, also hier mal ausgewählt, zusammengestellt und geremixed von DJ-Legende Roland Leska. Das Album trägt das Beste aus 20 Jahren Musikgeschichte von verschiedenen Szenen der Welt zusammen. Danach haben wir für euch Resnick und Mike Cash, One More. Gleichnamige A-Seite, die wir heute hören, mit der Tagline Let's Give It One More Try. Schön gefühlvoll gesungen von Mike selbst. Und Ricoppo mit Plateau haben wir. Dann schießen wir direkt was Schönes, Emotionales hinterher. Schöner House-Track zum Treiben lassen am 18. November beim Berliner Label Wine erschienen. Das Clubding hier für euch. Ding. Club Ding. Die angesagtesten Sounds aus den Clubs. Unser Ding. Clubding, die Sounds of the Underground in the Mix für euch mit Recorpo und Plateau am 18. November beim Berliner Label Wyan erschienen. Jetzt für euch Pauke Schaumburg, Phases. Das entwickelt sich eher von so einem düsteren, basslästigen Ding zu einer schon fast epischen Euphorie. Geiles Teil. Mandy gibt's direkt danach versus Booker Shade, Body Language, Radio Slave Remix. Großartiger Track im Original aus dem Jahr 2005. Remaster-Version Mandy, Booker Shade und dann der Radio Slave noch drauf gemischt, ebenfalls von der 20 Times Get Physical Platte. Und Mondo D, Hall of Stars, ist ein schöner, zeitloser, energiegeladener Track vom Spanier mit einem Fable für den Sound der 80er Jahre. Das merkt man diesem Track an. Gleich für euch im Clubding. Clubding. Clubding. Die heißesten elektronischen Tracks. Thank you. 22 Uhr. We'll be right back. unser Ding. Clubding Live Mix. mit Hudi Hristov und Through My Skin. Geht schön nach vorne, vor allen Dingen in den Keller zum Main Time, da sehe ich den Track zumindest. Schön groovy, vor allem die Vocals nicht so stupide. Aus der 5. Triation Compilation bei Ritter Butzke am 9.12. rausgekommen. Davor habt ihr Flo von und die Giddy Bang Bang mit Falling gehört. Der erste Track, gleichzeitig Titeltrack der Falling EP, die ist am 25.11. rausgekommen, ist definitiv eine der besten EPs, die wir hier so drin hatten. Jetzt für euch DOD, britischer DJ und Produzent aus UK. Der ist in Manchester geboren, hat bereits mit 14 Jahren seine Karriere in den Clubs gestartet. Ein Jahr später, also mit 15, hat er einen größeren DJ-Wettbewerb gewonnen, wurde anschließend Resident im DJ Olymp Ibiza. Platten auflegen statt Hausaufgaben schreiben kann man also machen. Fakt ist, gute 10 Jahre später ist er immer noch volle Kanne am Start und tourt durch den Globus. Jetzt für euch eine Stunde lang in the Mix. Somebody's on. they got with the zoo, make the ladies on my wife, wife, so. We'll be right back.

Kicking in the beat.